Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Ausgabe in diesem Jahr. Dann gehen wir in eine kleine Weihnachtspause. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt heute Nacht, über welches Thema auch immer, ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Waltraud. Und Waltraud ist wie alt? 43. Hi. Hi, Domian. Hallo, Waltraud. Ich habe ein Problem. Ich lebe jetzt seit knapp fünf Jahren mit einem Mann zusammen. Wir haben uns so viel geschaffen, Haus ausgebaut, umgebaut ein ganzes Jahr. Sind in Urlaub gefahren jetzt im November, kommen wieder und er betrügt mich mit der Nachbarin. Kaum, dass ich noch nicht mal den Koffer ausgepackt hatte. Wie hast du das denn bemerkt? Ja, meine Tochter rief mich an und fragt, wie ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin. Ich gucke im Fenster und im Spiegel sehe ich, wie die in der Küche rummachen. Du warst mit deinem Freund, ihr seid nicht verheiratet? Nee, wir leben zusammen. Er ist nicht der Vater deiner Tochter? Nee. Du warst mit deinem Freund im Urlaub? Richtig. Zusammen. Und ihr kommt nach Hause, du hast die Koffer noch nicht ausgepackt und guckst zufällig aus deinem Fenster in die Wohnung der Nachbarin? Nee, ich habe im Esszimmer am Telefon gestanden und die Nachbarin hatte sich wieder mal zufällig selber eingeladen. Ich saß mit ihm in der Küche und ich... Ach, in deiner eigenen Küche sogar? Ja, sicher. Und dann sehe ich die Bilder im Spiegelbild vom Fenster da rummachen. Und was hast du unternommen in dem Moment? Dich hat's doch wahrscheinlich wie einen Schlag getroffen, ne? Ja, sicher. Ich habe einen Schrei abgelassen, aber wir haben dann so getan, als wäre überhaupt nichts gewesen. Wir haben mich dann für blöd erklärt. Du hast sie dann zur Rede gestellt, die beiden? Ja, es und ist doch nichts gewesen, gar nichts, was ich mir einbilde. Und woher bist du jetzt so sicher, dass da vielleicht schon mehr noch gelaufen ist, als du jetzt gesehen hast? Anhand der Telefonrechnung habe ich das dann mitgekriegt. Das heißt, dein Mann, dein Freund hat viel darüber zu ihr telefoniert? Richtig. Mhm. In der Nacht, morgens von der Firma aus, permanent, das ging am Tag manchmal 14 Gespräche. Aber wie kannst du das von der Firma aus auf der Telefonrechnung sehen? Nee, es ging nur das Handy, die T2-Rechnung. Ach so. Wie lange geht das jetzt schon laut Telefonrechnung? Seit meinem Geburtstag, seit August. Seit August. Wie lange kennt ihr euch schon, also die Nachbarin, dich und deinen Freund? Ja, ich kenne sie richtig seit März. Ach, auch noch nicht so lange? Nee. Hast du denn jetzt deinen Lebensgefährten, deinen Freund Hallo? Ha! Wir haben wieder eine große Panne. Ich sehe schon, alles ist zusammengekracht. Das ist ja wieder was. Die letzte Sendung heute vor der Weihnachtspause und alles geht schief. Ich werde euch mal erzählen, wie ihr uns im Internet erreicht. Und zwar unter mittlerweile 4 Adressen. Ich halte die mal so ein bisschen in die Kamera. Sage sie aber auch, damit die Radiozuhörer was davon haben. Also www.1live.de oder www.maomedia.de oder www.nachtlager.de, wobei ich gar nicht weiß, warum Nachtlager heißt, aber es heißt Nachtlager. Und www.domianfanclub.de. Das sind unsere 4 Anschriften, oder zumindest da könnt ihr was über Domian erfahren und nachlesen, wenn wir mal gerade nicht auf Sendung sind. Wir gehen übrigens in die Weihnachtspause jetzt ab Montag und sind dann in der Nacht vom 8.1. auf 9.1. wieder da. Ich freue mich drauf, einerseits, weil ich den Urlaub habe, andererseits bin ich auch ein bisschen traurig, weil wir es dann nicht miteinander zu tun haben, aber ich freue mich halt auch auf den Urlaub. Jetzt frage ich mal meine lieben Kollegen im Hintergrund, ob wir jemanden haben. Eine nette Stimme sagt mir, versuche es mal mit Heiko. Hallo Heiko. Hallo Domian. Heiko, 29 Jahre sehe ich hier. Ja, richtig. Grüße und dich. Ich möchte an das Thema von gestern anschließen. Ja? Ich kann es nicht lassen. Nun bin ich aber gespannt, was du nicht lassen kannst. Das gleiche wie der Lutz, der gestern angerufen hat. Ich gehe regelmäßig in den Puff. Du gehst regelmäßig in einen Puff. Ja. Nun war ja gestern die große Kontroverse mit Lutz. Du wirst es gesehen haben. Ich habe mich ja sehr aufgeregt. Das fand ich auch sehr verständlich, wie du dich da aufgeregt hast. Ja, weil Lutz ja nun eine Ehefrau zu Hause sitzen hatte. Hast du denn die habe ich nicht. Genau, um das mal gleich zu klären. Die hast du nicht. Du hast keine Freundin und keine Ehefrau. Genau, ich betrüge niemand damit. Okay, das ist schon mal sehr schön. Da sind schon mal die Grundvoraussetzungen geklärt. Und wir können entspannt miteinander reden. Wie oft gehst du dann zu den Mädels? Also das ist unterschiedlich häufig. In letzter Zeit, da bin ich finanziell sehr klamm. Da ist es etwas seltener. Mhm. Aber so zweimal im Monat ist das mit Sicherheit. Zweimal im Monat. Wie viel blätterst du dann hin? Ich hoffe mal, oder gehe davon aus, dass du nicht in die Tschechische Republik fährst. Habe ich auch. Hast du auch schon. Und da bin ich dann lang auf der Strecke und selbst wieder gefahren bis dahin. Also wie eine fabelhafte Leitung, man versteht kein Wort. Also du bist auch schon mal in die Tschechische Republik gefahren. Wie viel gibst du denn aus dann im Monat? Oder für einmal jedes Mal, wenn du da dorthin gehst? Für einen Besuch gebe ich 100 bis 150 Mark aus. 100 bis 150 Mark. Und ich mache es normalerweise in meiner Heimatstadt auch. Mhm. Du kannst es nicht lassen, immer wieder zu den Mädels, zu den Huren zu gehen, zweimal im Monat im Durchschnitt. Sind da 300-400 Mark? Mitunter sogar häufiger, wenn ich denn mal ein bisschen flüssiger bin gerade. Ja. Wie lange geht dieses Spielchen schon so? Also das erste Mal bin ich da hingegangen, da war ich noch keine 18. Mhm. Das war so kurz bevor ich 18 wurde. Mhm. Und ja, das ist ja jetzt schon gut 10 Jahre her. Seit 10 Jahren betreibst du das? Ja, es war auch mal eine Zeit lang, dass ich noch regelmäßiger hingegangen bin. Mhm. Aber in letzter Zeit habe ich das schon mal gut in den Griff gekriegt, dass ich jetzt nicht mehr ganz so häufig hingehe. Ich würde es am liebsten auch ganz sein lassen. Mhm. Hast du denn in diesem... Aber wie schon gesagt, ich habe halt keine Partnerin. Und irgendwo muss der Druck ja manchmal auf mich. Ja. Hast du denn innerhalb oder in den letzten 10 Jahren mal eine feste Beziehung gehabt? Habe ich gehabt. Und während der Zeit bin ich auch nicht hingegangen. Achso, also es ist ganz klar geregelt bei dir, ne? Also wenn keine Beziehung, dann lässt du da die Luft raus. Und wenn du eine Beziehung hast, dann brauchst du es nicht. Ja. So ist es schon. Ist ja dann so auch dein Ding und will ich gar nicht weiter bewerten. Geht nur kräftig ins Geld, ne? Eben. Und weil es ja gestern das Thema schon so lautete, dass es ja bei den meisten dort darum ging, dass es ein gewisses Problem ist, was man nicht lassen kann, da habe ich mich dann eben auch dann auf den Plan gerufen gefühlt und sage eben auch, also ich würde es gerne lassen, genau wie beim Rauchen oder beim Trinken. Nun ist ja die Alternative, Heiko, die Alternative ist ja nun nicht unbedingt, entweder habe ich eine Freundin oder ich gehe in den Puff. Es könnte ja auch sein, dass du sagst, okay, ich habe keine feste Freundin, ich suche mir meine erotischen Kontakte so irgendwie. In Diskotheken mache ich Mädels an und so. Warum machst du das nicht? Wenn ich in eine Diskothek gehe oder irgendwo, wo ich halt Frauen kennenlernen kann, dass ich dann schon darauf anlege, dass die Beziehung draus werden soll und dass es nicht nur bei so einem erotischen Flirt bleibt. Ach so, da sind die klaren Du bist kein Mann für eine Nacht. Suche nach einer festen Partnerschaft. Du bist auf der Suche nach einer festen Partnerschaft? Ja. Ja, und du bist kein Mann für eine Nacht? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das ist schon sehr skurril. Ich habe einen One-Night-Stand, auch ganz schön, aber normalerweise bin ich kein Mann für eine Nacht. Dann gehst du lieber zu einer Hure. Komisch, seltsam. Oder hat es auch damit etwas zu tun, dass du diesen Thrill so brauchst, dafür zu bezahlen, für den Sex? Das eigentlich weniger, sondern es ist eher, dass man bei denen, die man dafür bezahlt, dann auch andere Varianten mal ausprobieren kann, was man natürlich nicht gleich mit der erstbesten dahergelaufenen Freundin so ausprobiert, es kommt schon mal zu Fetischspielen. Und dir macht es nichts aus, so die Gewissheit zu wissen, während du da zugange bist, dass das eine professionelle Tätigkeit dieser Frau ist und dass die dabei eigentlich gar keine Lust verspürt. Das ist dir egal. Egal ist es mir nicht, aber ich nehme es in Kauf. Du nimmst es in Kauf. So, lieber Heiko, die Leitung ist wirklich auch nicht ganz dolle. Das war noch ein Nachklapp zu gestern, ich kann es nicht lassen. Ich hoffe und wünsche dir fürs neue Jahr, dass du eine tolle Frau findest. Ja, vielen Dank. Eine gute Beziehung. Ich wünsche auch im nächsten Jahr noch weiterhin viel Erfolg für deine Sendung. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Ich verfolge schon länger. Dankeschön. Jo. Tschüss. Tschüss. Hui, unser Computer funktioniert. Ist ja mal was ganz Tolles. Ja, da ist die Waltraud wieder von gerade. Waltraud, hörst du mich? Ja. Wir waren plötzlich unterbrochen. Ja, ich weiß nicht warum. Also, meine letzte Frage an dich war, wir fassen mal kurz zusammen für die, die gerade eingeschaltet haben, zugeschaltet haben. Du bist mit deinem Mann, was hast du gesagt, 5 Jahre zusammen, mit deinem Freund 5 Jahre zusammen, warst mit ihm in Urlaub und hast dann entdeckt, dass er mit der Nachbarin was hat. Richtig. Und kannst es auch belegen damit, dass du die Telefonrechnungen durchgeguckt hast und er hat immer wieder sie angerufen. Ja, und er sagt dann immer nur, ja, die tut mir leid, die ist allein stehen und hast sie nicht gesehen. Also du hast ihn konfrontiert mit den Telefonrechnungen. Ja, aber er kommt dann nur mit primitiven Lügen rüber und ist ja nichts und jetzt schläft er drüben und macht... Wie? Er schläft auch da drüben? Er kommt ja nicht mehr nach Hause. Das verstehe ich nicht. Und dann redet er sich immer noch aus, wenn er da sogar schläft? Ja, mittlerweile hat er mir am Kopf geschmissen, ich soll ausziehen. Er liebt mich nicht und das hat er schon lange nicht mehr. Da frage ich mich, warum fährt er mit mir in Urlaub? Und wir haben noch Pläne geschmiedet im Urlaub, dass wir endlich mit dem Bauen fertig sind und wir können jetzt endlich mal unser Leben zusammenleben. Ihr habt zusammen gebaut? Ja. Ihr habt beide das Geld reingebuttert? Richtig. Mhm. Und jetzt, wo alles fertig ist, kann ich gehen. Ich komme so benutzt und ausgenutzt vor. Mhm. Habt ihr denn wenigstens das Haus auf beiden Namen laufen? Das läuft auf seinen Namen. Auf seinen Namen. Und da wir nicht verheiratet sind, habe ich schlechte Karten. Und du hast dein Geld damit auch reingesteckt? Nicht nur Geld, die ganze Freizeit. Klar, die Arbeit, das Engagement, was alles dazugehört. Aber jetzt, das hatte ich gerade am Anfang gar nicht so kapiert. Die Konfrontation war schon so hart, dass er dir ins Gesicht gesagt hat, hier, ich liebe dich nicht mehr. Nee, knallhart. Die haben ja die Nacht durchgemacht, ich muss ja morgens arbeiten gehen, ich bin im Bett gegangen, ich kann nicht die ganze Zeit daneben sitzen. Wer hat die ganze Nacht durchgemacht? Die beiden. Bei euch im Haus? Bei uns in der Küche, ja, richtig. Jetzt seit neuestem? Du bist ganz durcheinander, ne? Ich mag's ja schon. Fertig. Du kannst das gar nicht alles so nach der Reihe erzählen. Wir hatten noch nie so jemanden wehgetan. Jetzt ist er, im Moment ist er drüben bei der Nachbarin. Richtig. Mhm. Er hat gesagt, er liebt dich nicht mehr. Nee. Das kann ich nicht kapieren. Man fährt doch nicht in Urlaub mit jemandem, den man nicht gerne hat. Vielleicht hat er dich da auch schon gar nicht mehr gerne gehabt, Waltraud. Wahrscheinlich. Und hat das nur so gespielt. Und jetzt ist es alles ausgebrochen bei ihm. Schlimme Sache, aber hört sich überhaupt nicht gut an und hört sich gar nicht so an, als wäre da im Moment was einzurenken. Nee, glaube ich auch nicht mehr. Wann war er denn das letzte Mal jetzt bei euch im Haus? Vor 3 Tagen. Mhm. Aber auch nur mal nach der Post zu gucken und wieder fort. Mhm. Und redet er dann oder ist dann eisiges Schweigen angesagt? Kommt nur noch Zank. Nur noch Zank, mhm. Soll mich angucken, wie ich aussehe. Ja gut, ich meine, ich habe nicht die Zeit, mich zu pflegen, wenn ich dann auf dem Bau stehe. Mhm. Hast du einen Job? Hast du einen Beruf? Ja, ich bin Hauptkraftbeschäftigt. Das muss ich ja morgen gucken, dass ich wieder voll arbeiten gehen kann. Also es hört sich wirklich so an, als wäre die Beziehung völlig kaputt. So hört es sich jetzt an, wie du es beschreibst. Und ich würde mich jetzt erstmal an deiner Stelle erkundigen, bei einem Rechtsanwalt oder bei jemandem, der sich da auskennt, wie das auch mit den finanziellen Geschichten jetzt ist, ob du da ein Recht hast, ob du irgendwas einklagen kannst und so weiter. Mhm. Aber ich würde mich jetzt nicht an ihn anklammern, Waltraud. Nee, mach ich nicht. Ne? Nach dem Motto, da, weißt du, solche Sätze haben gar keinen Sinn. Wie konntest du damals mit mir in Urlaub fahren, da hast du mich dann noch geliebt. Ja, das geht einem durch den Kopf, ist mir schon klar. Aber das nutzt jetzt auch nichts mehr, darüber zu reden. Nee. Ne? Man muss den Tatsachen jetzt ins Auge schauen. Ich mache folgenden Vorschlag. Du unterhältst dich jetzt mit meinem Psychologen noch ein bisschen und vielleicht kann er dir auch noch so ein paar Rechtsberatungstipps geben oder zumindest kann er dir sagen, an wen du dich wendest, um zu klären, wie deine rechtliche Situation im Moment ist. Wegen des Hauses, meine ich. Mhm. Ja? Gut. Schlimme Zeit. Ja, und das vor Weihnachten. Und das vor Weihnachten. Mhm. Wie alt ist dein Mädchen? 25. Ist die dir so eine Stütze? Zum Teil, sie ist jetzt noch im Studium neben der Arbeit hier und hat auch nicht viel Zeit. Wohnt sie denn auch bei euch im Haus? Nee, die wohnt in Köln. Mhm. Liebe Waltraud, wir machen das so. Du legst bitte auf. Mhm. Der Ferdinand, das ist mein Psychologe heute Nacht, ruft dich an und ich wünsche alles Gute und ja, dass du da jetzt durchkommst, durch die schlimme Phase. Mhm. Alles Gute. Danke. Auf Wiedersehen. 0800 5678 111, das hier ist meine heiße Nummer ins Studio und die heiße Nummer zum Telefax, zum Faxgerät lautet 0805 678 110. Thorsten ist dran. Thorsten ist 16 Jahre alt. Hi. Ja, einen wunderschönen guten Morgen erstmal. Hallo, einen wunderschönen. Und zwar habe ich auch nochmal das Thema von gestern. Auch nochmal, ich kann es nicht lassen. Genau. Ah, das hat euch gefallen, das Thema. Ja, und zwar kann ich es nicht lassen, SMS zu schreiben. Ich schreibe so am Tag, ja, für 50 Mark ohne Probleme meine SMS da weg. Für 50 Mark? Ja. Wie viel, ich blick das sowieso nie, wie viel so eine SMS kostet, wenn man die wegpfeift. Wie viel sind das, wenn du am Tag 50 Mark ausgibst? Wie viele Stück sind das? Ich habe das vorhin mal überschlagen gehabt. Ich habe so circa 200 bis 213 SMS am Tag. Aber um Himmels Gottes Willen, Thorsten, wohin schickst du die? Hast du, so viele Leute hast du doch gar nicht, kennst du doch gar nicht. Ja, doch, eigentlich schon. Und zwar bin ich ja eigentlich sehr oft im Internet. Mhm. Eigentlich täglich so 2-3 Stunden. Mhm. Ja, und die Leute, die man dann so kennenlernt, ja, mit denen schreibe ich dann, wenn ich halt nicht mehr im Netz bin, meine SMS. Sagen wir, du SMSst denen dann dummes Zeug, was eigentlich niemand wissen braucht und will. Ja, genau. So ist es, ne? Ein Beispiel bitte, was funkst du denen denn? Ja, es fängt an, wenn man mit Freunden unterwegs ist und es langweilig wird, ja, guckt man, wem hat man so ein Handy Interessantes drin, möchte man mehr, über wem kann man noch mehr wissen, ja, versuchen rauszukriegen. Hm. Ja, und dann schreibt man einfach hin, wie geht's dir, und ja, kommt eine Antwort zurück und dann wie ein ganz normales Gespräch halt. Wie geht's dir? Und dann sagt man gut und dann was, wie geht's dann weiter? Das sind ja Leute, die kennst du gar nicht, ne? Naja, dann, ja, zum Beispiel wird dann mal öfters nochmal gefragt, was man so für Hobbys hat oder... Ja. Aber ist das nicht schrecklich öde? Das sind doch immer dieselben Gespräche. Ja, eigentlich schon. Das ist aber auch, ja, das, was mich eigentlich ankotzt, dass ich es trotzdem nicht sein lassen kann, wenn ich Langeweile habe. Verstehe. Aber hör mal, 200 SMS am Tag, 50 Mark, ne, hast du gesagt? Mhm. Wir wollen das ja gar nicht hochrechnen, was das im Monat kostet. Hast du denn so viel Kohle? Ja, die Kohle, das ist ein Teil von Taschengeld. Mhm. Und dann, ja, der Rest sind eigentlich Sachen, wie man sie eigentlich nicht verdienen sollte, das Geld. Das sind, ich habe es gerade pfiffig und mathematisch begabt, wie ich bin, mal durchgleich, nur bei 5 Tagen. Sind das ja 1000 Mark im Monat. Bei 30 Tagen, ja, sind es 1500 Mark. So, und wie kommst du an das Geld? Ja, wie gesagt, ein Teil von Taschengeld und ein Teil von Sachen, die man eigentlich nicht machen sollte, die polizeilich verboten sind. Raus mit der Sprache, ich will es wissen. ja, durch ein Teil ist, wenn man so MP3s mal downloaden tut, für Freunde dann die in Audiodateien wieder umwandeln und dann auf CDs brennen. Und das verkaufen? Ja, genau. Mhm. Also das ist eine illegale Geschichte, ne? Ja, es gibt da noch ein paar andere Sachen, aber und dann die werden wirklich nicht so gut. Bitte? Die werden dann wirklich nicht so gut übers Radio und Fernsehen. Das könnte echt Ärger bringen. Es gibt noch härtere Sachen, die du machst, um an Geld zu kommen. Ja, MP3s ist zwar schon verboten, aber es gibt da noch ein paar andere Sachen. Aber alles Computersachen? Alles übers Netz, was man so im Netz findet, dass man das auch vermarkten kann. Und damit machst du dann in der Tat so viel Kohle, dass du das bezahlen kannst? Ja, durch den großen Bekanntenkreis. Mhm. Ist ja der reinste Hirnriss, ne, Thorsten, eigentlich? Eigentlich schon. Ne? Du hast im Prinzip gar nichts davon. Und es frisst dir noch unheimlich viel Zeit. Das wäre ja auch mal eine interessante Überlegung. Wie viel Zeit nimmt dir das pro Tag, wenn du 200 SMS tippst oder per Computer verschickst? Wie verschickst du die? Über Handy natürlich dann, ne? Übers Handy. Übers Handy, natürlich, ja, klar. Und das nimmt ja auch seine Zeit, ehe man das alles auch reingetippt hat. Ja. Ja, eigentlich hast du denn, so. Hm? Eigentlich nimmt es eine ganze Zeit schon im Anspruch. Selbst wenn man T9 hat, braucht man eigentlich für seine SMS da garantiert nach 3-4 Minuten für die SMS ein. Na klar. So, hast du denn schon mal versucht, da ein bisschen abzubremsen und zu sagen, hier, Schluss aus, ich reduziere das jetzt mal auf die Hälfte? Ja, habe ich schon versucht. Das Problem ist nur, dann ist man abends zu Hause, man hat irgendwie was erlebt gehabt, fängt man mit einem an SMS zu schreiben, der hört dann wieder auf und man selber hat noch Lust, dann schreibt man noch ein paar Leuten, ja, und dann sind die so langsam, klar, und immer mehr Leute. Es ist so sinnlos, weil es sind doch teilweise wirklich Menschen, die du in deinem Leben noch nie gesehen hast und noch nie sehen wirst, ne? Nee. Einfach irgendwelche Produkte, irgendwelche Konstrukte von Menschen. Ja, völlig abstrakt eigentlich, ne? Eigentlich schon. Mhm. So. Wie sieht denn das mit deinem Freundeskreis aus? Du hast wahrscheinlich nicht viele Freunde real, ne? Weil das würdest du ja zeitlich gar nicht auf die Reihe bekommen. Nee, doch, ich habe eigentlich schon recht viele Freunde. Das ist nicht das Problem. Nur das Problem ist, wenn man on Tour ist, so wie letztens war meine Eishalle, alle so schön am Rumfahren gewesen und irgendwann taten mir auch mal die Füße weh, bin ich an den Rand gegangen, ja. Und dann war es dann langweilig, weil ich einfach weitergefahren bin, hab erstmal mein Handy gestoppt und SMS geschrieben. Und wie irre, wie von Sinn stehst du denn da und drückst seltsame Sachen da rein? Ich kann es nicht lassen, ich kann dir nur raten, schnell runterzufahren. Aber weißt du auch, ne? Mann. Hast du eine Freundin? Nee, seit 4 Wochen nicht mehr. Hast du das während der Zeit auch gemacht, als du die Freundin hattest? Sagen wir mal so, da war es weniger. Ha, siehst du, eine Frau muss her. Eine Frau wird dich ein bisschen runterfahren diesbezüglich. Und anders bezüglich hochfahren, hoffe ich. Gut, Thorsten, also ist eine blöde Angewohnheit und vor allen Dingen, wenn du dich auch noch so halb im illegalen Raum da bewegst, ist auch nicht mehr so lustig die ganze Sache, ne? Nee, das ist gar kein Fall. Ich wünsche dir SMS-lose Zeiten fürs nächste Jahr. Danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Olaf. Olaf, 32, hallo. Hallo, Domian. Guten Morgen. Ich musste gerade so ein bisschen lachen, entschuldige, bei dem Namen Olaf. Warum? Weil es früher, das ist aber schon sehr lange her, gab es einen... Nicht über meinen Namen. Nein, bitte? Nein, es gab eine Werbung im Fernsehen. Wahrscheinlich weißt du das, mit 32 könntest du es auch wissen. Olaf? Nein. Olaf Husten, ja. Ja, es war ein Mann mit ganz kahl rasiertem Kopf und dann sagte eine Stimme, Olaf hat Husten. Und ich weiß aber... Ich habe aber keinen Husten. Nein, entschuldige. Auch eine dumme Assoziation. Also Olaf, zu dir. Ja. Ich habe ein ziemlich großes Problem. Ich bin sehr unglücklich verliebt. Und zwar bin ich verliebt in einen sehr guten Freund. Mhm. Und dieser Freund ist bisexuell und zieht nächste Woche mit seinem Lebensgefährten zusammen. Mhm. Und ich kenne diesen Mann seit 2 Jahren. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich also von Anfang an in ihn verliebt und habe ihn gemocht. Und naja, es war nun an der Zeit, mit ihm zu reden. Und ich habe gestern Nacht mit ihm telefoniert, beziehungsweise wir haben miteinander telefoniert. Ja. Und es war ziemlich, ziemlich lange und ziemlich heftig. Und? Und? Ist, ja, er, und? Ist er denn in dich auch verliebt? Also er hat gesagt, er hat mich lieb und er mag mich auch. Ach, lieb haben uns alle, also er liebt dich nicht. Nein, das ist nicht das Problem. Also das Problem ist, dass er nächste Woche mit seinem Lebensgefährten zusammenzieht und ich eigentlich nur will, dass er glücklich ist. Mhm. Und ich kann mich auch nicht in eine Beziehung eindrängen, die halt jetzt... Mhm. Besteht. Lass mich noch immer in die Vergangenheit fragen. Ihr kennt euch seit 2 Jahren. Da ist aber zwischen euch beiden noch nie was gewesen und gelaufen. Doch. Doch. Hm. Bis in die jüngste Zeit hinein? Oder nur mal einmal, zweimal? Nee, dreimal. Dreimal. Und wie lange liegt dieses zurück, diese dreimal oder das letzte Mal? Das letzte Mal liegt ungefähr 3 Wochen zurück. Aha. Ja. Wusstest du denn da schon, dass er, offensichtlich, ja, hoffe ich zumindest, dass er einen festen Freund hat? Nein. Das wusstest du nicht? Nein. Mhm. Wart ihr denn in diesen 2 Jahren zumindest sehr gut befreundet, würdest du das so sagen? Ja. Wie, und dann erzählt er dir nicht, dass er einen festen Freund hat? Ja, also in der Zeit hatte er den auch nicht, also... Wie lange hat er den denn jetzt? Ein halbes Jahr. Na, immerhin ein halbes Jahr. Und das hat er dir nicht vor einem halben Jahr erzählt, dass er den kennengelernt hat. Nein, wir waren nur sehr gut befreundet. Ja, was heißt nur? Na, dann erzählt man sich doch, gerade wenn man gut befreundet ist, sagt man doch, Mensch, hör mal, ich habe einen neuen Freund und toll verliebt und läuft klasse. Eben nicht. Warum nicht? Ja, warum weiß ich auch nicht. Ja, aber das würde mich jetzt an deiner Stelle schon sehr stutzig machen. Warum hat dieser Mann dir nicht erzählt, dass er einen Freund hat. Darf ich eine These formulieren? Mhm. Weil er wusste, dass du scharf auf ihn bist und er sich so lange wie möglich beide Eisen im Feuer halten wollte, weil er Angst hatte, dass du vielleicht abspringst, wenn er es dir rechtzeitig sagt. Wahrscheinlich, ja. Und jetzt zieht er mit dem neuen Freund schon zusammen. Mhm. Und du stehst da und bist tief, tief traurig. Mehr als das, weil du diesen Mann eigentlich sehr, sehr liebst und in deinen Träumen würdest du gerne mit ihm zusammen sein. Also ich liebe nicht einen Mann, ich liebe einen Menschen. Mhm. Das habe ich vorhin auch schon am Telefon gesagt. Mhm. Weil das ist für mich nicht wichtig, ob es ein Mann ist oder eine Frau. Ja gut, du liebst diesen Menschen so tief, dass du am liebsten alles mit ihm teilen würdest. Ja. Mhm. Alles. Mhm. Er offensichtlich aber dich nicht. Also, wie gesagt, er hat mir gestern gesagt, er hat mich lieb und er mag mich auch und er möchte gerne, dass unsere Freundschaft bestehen bleibt. Ah, das sind doch immer die Sprüche. Ja, ich weiß, es ist auch dumm, Jan. Das Problem ist jetzt ein solches, dass er mich morgen besuchen möchte. Mhm. Und ich möchte das auch, weil das ist für mich ein Abschied. Mhm. Ein Abschied, weil du planst, dich dann zurückzuziehen danach? Mhm. Das kann ich sehr gut verstehen, das finde ich auch sehr richtig. Also ich habe. Obwohl es dir das Herz bricht wahrscheinlich im Moment, bei der Vorstellung, dass du das so machen wirst. Ja. Ich habe auch sehr lange mit mir gezögert, ihm das überhaupt zu sagen. Mhm. Ich wollte ihm das eigentlich auch nicht am Telefon sagen, aber es ist halt passiert und ich liebe diesen Menschen und Aber ich finde es bewundernswert und auch respektabel, Olaf, dass du diese Entscheidung so getroffen hast. Das fällt den meisten Menschen sehr schwer in einer solchen Situation. Weil man klammert sich ja dann doch noch an den letzten Rest von Hoffnung. Aber ich glaube, dass das für dich der beste Weg im Moment ist. Vielleicht kannst du in einem Jahr oder so ein entspanntes Verhältnis zu ihm haben. Nee, glaube ich nicht. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Das ist ja auch völlig egal. Aber im Moment kannst du es nicht und jede Begegnung würde Schmerz bedeuten. Geschweige denn, wenn du ihn vielleicht zusammen mit seinem Partner auch sehen und erleben würdest. Ja, aber lieber einmal Schmerzen als gar keine Schmerzen. Ja, genau, so sehe ich das auch. Genauso sehe ich das. Er kommt morgen zu Besuch, sagst du. Hm. Mhm. Was meinst du, wie der darauf reagiert, wenn du ihm das so sagst? Also ich habe es ihm ja gestern gesagt. Also gestern war der Tag, als wir telefoniert haben und ich ihm das gesagt habe. Er hat eigentlich sehr gut reagiert und auch sehr emotional. Was heißt das? Ja, was das heißt, ja. Wir haben also telefoniert und ich habe ihm das gesagt und ich habe geweint und er hat auch geweint am Telefon und er mag mich halt als Menschen, aber nicht als Lebenspartner. Mhm. Und das ist das, was mir sehr, sehr, sehr, sehr weh tut. Mhm. Weil ich wahrscheinlich mal wieder zu spät dran war. Also zu spät meine Gefühle zu äußern. Ach, oder zu das ist müßig jetzt zu sagen, Olaf. Wenn ihr füreinander bestimmt gewesen wärt, wäre es wahrscheinlich auch so gekommen. Er liebt dich halt nicht. Ja, nee, aber... Ich weiß jetzt auch nicht, was ich morgen machen soll. Du musst genau das machen, was du gerade selbst gesagt hast. Das wird morgen nochmal ein sehr trauriges Zusammentreffen sein. Und schrecklich. Und es wird dir an Herz und Nieren gehen, hundertprozentig. Aber ziehe es dann auch durch, dass du dann erstmal sagst, nein, ich möchte keinen Kontakt oder sehr wenig Kontakt und möchte auf Distanz zu diesem Mann sein. Ja, ich will ja nur, dass er glücklich ist. Ja. Mehr will ich ja nicht. So, und zum eigenen Schutz musst du eben diesen Schritt machen, von ihm weg. Kann ich aber nicht. Aber gerade hast du selbst gesagt, du willst es. Nicht wirklich. Nein, nicht wirklich. Aber letztendlich musst du es so machen, Olaf. Du verzehrst dich daran. Du gehst für die Hunde. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit jemandem immer wieder in Kontakt zu sein, den man abgöttisch liebt, aber man nicht zurückgeliebt wird. Vielleicht liegst du noch nicht am Boden genug, um letztendlich diese Entscheidung zu treffen. Ich will weg von denen. Doch. Dann mach es auch morgen. Dann zieh es auch durch. Ich bin schon so tief gesunken und so tief verliebt. Dann zieh es auch durch. Dann zieh es durch. Und so schlimm es ist, und niemand wird dir dabei helfen können. Niemand. Das musst du ganz alleine ertragen. Es ist Schmerzen wie nach einer schweren Operation. Da liegst du und du musst es aushalten. Da gibt's nichts. Boah, das ist so schwer. Ja, es ist aber so. So ist es. Es ist super traurig, aber... Ich will diesen Menschen auch nicht verlieren. Vielleicht musst du ihn verlieren. Zumindest für eine Weile, bis du dich beruhigt hast, Olaf. Ich kann dir weiter nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass das, was du selbst für ihn formuliert hast, ich genauso sehe. Und du musst das so machen, Olaf. Mit dickem Ausrufungszeichen. Morgen. Nee, ich kann das nicht. Ich glaube, du wirst das automatisch machen. Wie du mir jetzt im Moment drauf zu sein scheinst, geht es gar nicht anders. Alles Gute für morgen, Olaf. Okay. Alles Gute von Herzen. Ja. Auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. 1.34 Uhr und 10 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Die Sekunde, 1.35 Uhr, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema und das heißt, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt, über das ihr gerne mit mir reden wollt, hier live in der Sendung. Ihr müsst einfach nur diese Telefonnummer hier wählen, eine kostenfreie Nummer 0800 5678 111. Und übrigens, das ist heute unsere letzte Sendung vor Weihnachten in diesem Jahr. Wir gehen dann ab Montag in unsere Weihnachtspause. Wen haben wir denn jetzt hier? Ich freue mich, dass Claudia da ist. Ja, hallo Jürgen. Claudia, 32 Jahre alt. Grüß dich. Hallo. Ich freue mich ja, dass ich dich vor der Weihnachtspause noch erwische. Ich auch. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich sitze schon seit Montag ganz gespannt vor dem Schirm und denke mir immer, wann stellt denn jemand Jürgen eine Frage, wie es denn am Samstag bei Big Brother war? Ja. Live dabei gewesen ja. zu sein. Ja, ich habe die ganze... ich habe die ganze Woche auch darauf gewartet, dass irgendjemand vielleicht, oder es vermutet, dass irgendjemand mich fragt. Ja, ich habe es auch schon ganz oft versucht, aber ich bin nicht durchgekommen. Aber jetzt hat es ja Gott sei Dank noch geklappt. Ja. Wie ist es denn? Ist es denn anders, live dabei zu sein oder am Schirm? Naja, also ich wäre natürlich ganz scharf gewesen, mal in dieses Haus zu gehen, ne? um das zu sehen. Das habe ich und konnte ich ja nur nicht. Da war ja Verona und Klitschko waren ja drin. Ja. In dieser Show zu sein, ach, ist eigentlich ähnlich so, wie wenn man das vor dem Fernseher verfolgt. Sind die denn auf dich zugetreten oder haben die dich eingeladen? Ja, ja, natürlich, ja. Ich lade mich da nicht selbst ein, natürlich. Ja. Nein, das habe ich jetzt auch nicht gedacht, aber kann ja sein, dass das Management irgendwie da einfach so angefragt hat, willst du kommen oder sie haben deine Sprüche mal gehört oder so. Ja, das haben sie natürlich gehört, ja. Und ein bisschen süß war das schon mit Lilly. Lilly ist wirklich eine kleine Zaubermaus gewesen, die ganz verschüchtert dann da saß. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Ja, die Arme. Sie waren nun eingesperrt die ganze Zeit in dem Container und kommt da raus und dann ist so viel Medienrummel und so viel Menschen. Und dann saßen wir beide da in der Talk-Ecke und die endlose Werbung lief und man sitzt dann halt da, ne? Ja. Und das Publikum starrt einen an und da sagte sie so zu mir, ich bin so nervös und ich freue mich so auf meine Mama. Und also schon sehr, sehr süß und sehr, sehr nettes Mädel. Hatte ich denn den richtigen Eindruck, dass manchmal hatte ich so das Gefühl, dass dieser tolle Moderator Oliver Geissen ja. vor allem am Anfang dir ein bisschen in die Parade gefahren ist. Ja, den Eindruck hatte ich allerdings auch, obwohl ich den Oliver sehr mag. Er hat sich ein bisschen kritisch äußern wollte. Ja, genau, ja. Aber es ist hinterher gut gegangen. Also ich muss zu seiner Entschuldigung sagen, es war ein irrsinniger Stress im Hintergrund wegen Verona. Ja. Das wirft natürlich so eine Live-Show völlig vollkommen durcheinander. Also meinst du jetzt wegen Verona, als sie kam oder als Nein. es passierte mit dem... Mit dem Unfall, ne? Ja. Und da ja. war dann die Frage, kommt sie jetzt noch? Was machen wir? Da war Zeit eingeplant für sie. Wenn sie nicht kommt, wie füllen wir diese Zeit? Und ja. Also das ist schon sehr viel sehr Stress dann für die Kollegen im Hintergrund und auch für den Oliver Geissen. Den Eindruck hatte ich bei der ersten Frage auch. Na? Aber also, ich habe es ihm verziehen, da er eigentlich ein sehr netter Kollege ist und er hatte so viel Trubel am Kopf. Aber jetzt, was mich noch am meisten interessiert. Wie war es denn mit deiner Lieblingsfreundin Steffi? Ja. Nebeneinander und vor allem dieses wunderbare Lied. Also ja. das hat bei mir diesen Effekt gehabt. Also ich musste wegschalten. Ja, ich glaube, es ging, nicht ausgehalten. Das Publikum im Studio quittierte das Ganze auch mit eisernem Schweigen. Ich war sehr froh, dass ich nicht in einen Talk verwickelt war. Hätte ihr. Aber spannend werden können, Hätte oder? Spannend werden können, ja. Aber es war auch gar nicht vorgesehen, dass sie in die Runde kommt. Das war so eine spontane Geschichte, weil Verona in der Phase irgendwie wohl noch nicht wieder zurückkommen sollte. Mhm. Also es waren Turbulenzen. Dieses Lied fand ich auch schrecklich. Also ich glaube, das fanden alle schrecklich. Es gibt ja, ich glaube, die meisten. Also ja. das Lied von Walter habe ich zwar noch nicht ganz gehört, aber Ausschnitte, also das kannst du ja nur auch vergessen. Hat Walter etwa auch ein Lied gemacht? Das habe ja, ich noch gar nicht mitbekommen. Nein! Ich glaube, also lass mich nicht falsch sagen. Nein! Ich gehe nicht ohne dich heißen. Nein, das darf nicht wahr sein. Doch, es ist darf leider nicht wahr. Nein, also zu kritisieren ist natürlich, die Steffi sagte ja sogar vor laufender Kamera, ich bin zu diesem Lied genötigt worden. Ja. Ne, dann fragt man sich als aufmerksamer Zuschauer, warum lässt das Mädel oder die gestandene Frau Doktor das mit sich machen? Ne? Ja, ja. Und vor allem, es haben ja nicht alle eine CD gemacht, zum Beispiel dieser Jörg oder so oder Daniela haben ja gleich gesagt, sie wollen nicht singen. Also das fand ich schon sehr komisch. Und ist mir auch aufgefallen, hattest du auch den Eindruck, also du sagst zwar, die Lilly wäre jetzt aufgeregt gewesen, aber als dann die Sprache kam, ich glaube, das hast du gesagt, ob da keine Lüftung ist im Mädchenzimmer, es muss da doch etwas muffig sein wie im Puma-Käfig. Ja. Da ist doch der Oliver Geissen dann gleich in die Bresche gesprungen und hat gesagt, doch, doch, wir haben da eine Lüftung. Ja. Hattest du auch den Eindruck, die dürfen da nicht so ganz sagen, was Sache ist? Vielleicht, ja. Den Eindruck hatte ich auch. Weil die Lilly das so klar sofort gesagt hat, nein, da ist keine Lüftung, da ist nur Luftbefeuchter. Und es wäre so fürchterlich dreckig und so. Ja. Ja klar, die Kollegen wollen natürlich ihr Produkt gut verkaufen. Ne? Ja, aber aber ist ja schon interessant, dass ihr Zuschauer das alles mitbekommt, diese Feinheiten. Diesen Eindruck hatte ich in dem Moment auch, genau wie du. Ja, naja, ich denke, es ist verschieden, ob man jetzt ein richtiger Fan ist und da immer vom Bildschirm steht oder... Naja, ich bin da auch, ich gucke auch immer wieder, naja, genau, so ähnlich wie du, also ich gucke mir das an und auf der einen Seite sage ich, oh, ist das ein Mist, ja. Vor allem, ich weiß nicht, ob du die Sendung gesehen hast, wo die da Karaoke gesungen haben. Ja, habe ich gesehen, ja. Ich habe es nicht ausgehalten. Ja, also das war Schmerzgrenze. Ja. Ganz oben an. Ich verstehe zum Beispiel auch gar nicht, nochmal Stichwort Sauberkeit, das habe ich vergessen zu fragen, warum man denen da keinen Staubsauger reinstellt. Die haben nur so ein Maschinen... So, das ist doch lächerlich. Dann bleibt ja der ganze Mist unten kleben. Da kriegst du ja nur die dicken Stücke mit hoch. Ne? Ja, das habe ich so verstanden, dass die da überhaupt keine Elektrizität haben dürfen. Ach so, na gut, da könnte man ja mal einmal zum Saugen da eine Leitung reinlegen. Also das wäre ja eine Verlängerungsschnur oder irgend sowas. Ja. Ne? Das ist schon sehr seltsam. Also ich kriege da, glaube ich, wirklich Herpes. Ich kriegte. Ja, Ebro hat auch schon seit einigen Tagen oder schon länger richtig geschwollene Augen. Das kommt wahrscheinlich von dem ganzen Staub und Dreck. Ich möchte nicht wissen, wie viele Milben da hausen. Oh nein, lieber nicht. Aber sag mal, wie findest du so eine Aktion, wo ich immer denke, also bin ich sehr zwiegespalten. Einmal jetzt das zum Beispiel mit Verona Feldbusch, mit den Geschenken, dass sie da als Nikolaus ins Haus geht und mit dem Klitschko, mit seinem UFO und mit dem Hau den Lukas. Mhm. Und dann war doch da mal so ein Konzert. Haben sie doch da in den Garten gestellt. Ja. Also da bin ich immer ganz zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es ganz tolle Show und auf der anderen Seite, wenn ich dann die Bewohner sehe, die da die, wie die kleinen Kinder stehen und die Tränen laufen runter, denke ich mir, oh, was soll das alles? Ich glaube, man muss das unterscheiden. Also Michi, ich muss sagen, dass mich die Woche, also letzte, nicht jetzt diese vergangene Woche, sondern davor die Woche, als Zlatko drin war und das Orchester da waren, diese Woche hat mich auch ziemlich angeschnarcht. Ja. Aber ich glaube, man muss unterscheiden zwischen, also wir, die Zuschauer, und die Bewohner, die Insassen. Genau, für die ist das natürlich was Tolles. Für die ist es was ganz Tolles. Die leben in so einer Einöde, in diesem Käfig, dass natürlich, wenn dann sowas kommt, das ist eine tolle Sache, eine tolle Aktion, die freuen sich. Das muss man dann halt so, ich glaube, so auch so verstehen, ne? Ja. Wie fandst du denn die Geschenke, die Verona gebracht hat? So Zigarettenspitze und Haarföhner und Trainingsgerät. Oh, furchtbar. Ich fand das mit Klitschko langweilig. Ja, mit dem Gesinge da und Verona, da ich Verona wirklich wunderbar finde. Ich finde aber alles wunderbar, was sie macht, und das hat mir dann schon auch gefallen. Wie fandst du denn das Kleid? Also das war nicht sensationell, oder? Ein Traum. Ich sag's euch, also das war nicht nur gestylt so fürs Fernsehen. Ja. Wenn man sie so hautnah vis-à-vis anschauen konnte, sie ist ein Traum von einer Frau. Ja. Sie ist so schön und so süß. Das und muss man neidlos anerkennen, ja, das stimmt. Und sie ist wirklich auch eine absolut schöne Person, ohne viel Schminke und ohne groß aufgebrezelt zu sein. Das ist einfach so. Und sie hat das macht auch ihren Erfolg aus, ne? Absolut. Und sie hat ja die Situation auch sehr gut aufgefangen. Es war witzig, das war selbstironisch und es war okay. Im großen, ich weiß gar nicht, wie viel mal groß ich sagen soll, Gegensatz zu dieser anderen Dame, die ja auch in der Öffentlichkeit steht, wo wir alle ja eigentlich weglaufen wollen. Nennen wir sie Jenny Elvers. Oh. Das ist doch schrecklich, ne? Ich stimme dir hundertprozentig zu, ja. Das ist doch schrecklich. Ich war so froh, dass Verona an dem Tag da war und nicht Jenny Elvers. Die war eine Woche vorher ja da und hat mit ihrem entblößten Bauch gesungen. Ah, furchtbar. Also das finde ich also wirklich auch zum Wegseppen. Ja, in der Tat, in der Tat. Gut. Claudia, was meinst du, wer jetzt raus soll, wer nominiert wird? Also ich denke mal, entweder Alex oder Linda, denke ich mal. Obwohl, ich finde es ja ein bisschen ungerecht, da das Ebro jetzt schon zweimal nominiert war von den Zuschauern, die müsste ja eigentlich jetzt rausfliegen. Ja, es ist wirklich seltsam, es ist wirklich ein Phänomen. Wir verfolgen es weiter. Ja. Mehr oder weniger regelmäßig. Wie findest du das jetzt mit Harry? Jetzt machen sie denn ja so ein bisschen zum Buhmann oder er sich selber? Ich kann jetzt so ganz aktuell nicht mitreden, weil ich die letzten 3 Tage nicht geguckt habe, wegen Weihnachtseinkäufe. Hast bestimmt nichts verpasst. Habe ich nicht, kann ich nicht mitreden. Ja. Claudia. Ja. So, jetzt haben wir drüber geredet, ne? Alles klar. Ich glaube, alle Fragen sind geklärt. Ja, auf jeden Fall. Schöne Weihnachten. Das wünsche ich dir auch und guten Rutsch. Dir auch, und danke schön. Ich werde nächstes Jahr wieder zuhören. Das hoffe ich sehr. Tschüss, also, tschüss Claudia. Tschüss. Karin, 25. Nee, 35. Hallo, Karin. Ja, hallo, Domian. Ich bin Domian und du bist Karin. Karin. Ja, es ist komisch durchzukommen. Glaube ich. Ja, und erzähl mal, um was es geht. Was mache ich auch nicht gerne, aber ich habe in den letzten Monaten öfter geguckt. Mhm. Ja, mein Problem ist, ich habe einen Mann im Chat kennengelernt. Mhm. Sehr viele Mails rübergegangen, Anrufe. Dann haben wir uns getroffen und dann hat es auch gefunkt. Mhm. Das klingt ja alles im Prinzip noch sehr, sehr positiv, ne? Ja. Wenn nicht diese traurige Komponente in deiner Stimme wäre. Richtig. Erzähl. Und zwar ist er verheiratet. Seine Frau hat mitgekriegt, dass er über seine Telefonanlage mich angerufen hat. Mhm. Wie vorhin schon mal gehört. Mhm. Und seitdem soll er sich entscheiden, für sie oder für mich. Sagt sie? Ja, mhm. Er entscheidet sich auch für sie, kann aber von mir nicht lassen. Mhm. Hinzu kommt... Das klassische Lied, ne? Ja, typisch. Mhm. Ja. Eigentlich vom Kopf her klar. Hinzu kommt noch, dass ich behindert bin und ich nicht weiß, inwieweit er mich überhaupt benutzt, ausnutzt, gebraucht. Was hast du für eine Behinderung? Eine Querschnittlähmung. Eine Querschnittlähmung. Sitzt im Rollstuhl? Ich sitze im Rollstuhl, fahr selber Auto, bin eigentlich fit wie ein Turnschuh. Und was meinst du damit mit der Aussage, du weißt nicht, wie er dich ausnutzt, in welcher Richtung meinst du das? Ob er eigentlich nur die sexuelle Betätigung an mir mag oder ja, ob ich da eine Chance habe. Aber ich denke mal eher nicht. Meinst du, dass deine Behinderung auch irgendeine Rolle spielt bei dem Ausnutzen? Ja. Inwiefern? Ich denke mal, das ist was anderes, ne? Es ist anders zwischen Behinderten und Nichtbehinderten. Du meinst, dass er besonders darauf steht? Das vermag ich nicht zu sagen. Ich will es ihm auch gar nicht unterstellen, aber unterschwellig kommt mir das so manchmal vor, ne? Du sagst, es ist natürlich anders mit einem Behinderten als mit einem Nichtbehinderten. Ja. Könntest du das noch ein bisschen konkretisieren? Ja, wie soll ich das konkretisieren? Ich denke mal, also ein Querschnittgelähmter ist sensibler. Mhm. Wesentlich sensibler als jetzt ein Nichtbehinderter. Mhm. Es verlagert sich vieles. Ist dein sexuelles Empfinden auch betroffen von der Behinderung? Zum Teil, ja. Zum Teil, mhm. Zum Teil. Und dadurch verlagert sich das und das hatte er bis jetzt so noch nicht. Das ist für ihn eine ganz, ganz andere und neue sexuelle Erfahrung. Ja, eigentlich die beste, die er bisher hatte, wie er sagt. Mhm. Und ein behinderter Mensch, aufgrund jetzt der körperlichen Behinderung, muss sich ja rein anatomisch auch mehr ausliefern, ne? Ja, völlig ausliefern. Völlig ausliefern, vielleicht steht er darauf ja auch. Ja, das ist eben mein Problem, das nicht auseinanderhalten zu können mittlerweile, ne? Mhm. Aber ich meine, es sind ja klare Worte gesprochen. Er sagt, er will bei seiner Frau bleiben. Er will das jetzt nochmal versuchen. Die leben jetzt seit 19 Jahren zusammen. Mhm. Kinder? Die haben zwei Kinder. Mhm. Die eine, also sie werden 20 und 15. Mhm. Und zwischen seiner Frau und ihm läuft seit Jahren gar nichts mehr. Mhm. Wenn dann nur eben abreagieren. Mhm. Und geredet wird zu Hause nicht. Höchstens sich mal übers Essen gestritten. Mhm. Ja, und bei mir hat er eigentlich alles. Ne? Mhm. Wie seid ihr denn jetzt eigentlich so verblieben? Er sagt, ich kann nicht von dir los. Besucht ihr euch denn noch? Telefoniert er noch? Oder ist erstmal sehen uns. Wir haben uns auch heute noch gesehen. Er will auch Dienstag kommen zum Frühstück. Weiß seine Frau das denn? Nein, sie weiß nur, dass er wohl Kontakt zu mir hat. Aber sie weiß nicht, inwieweit. Mhm. Aber dann muss er ja auch unter ständigem Stress und Anspannung zu Hause sein, weil die Frau das doch offen wahrscheinlich, verständlicherweise, nicht will, dass er mit dir Kontakt hat. Das ist richtig. Das ist richtig. Und da macht es er sich auch ein bisschen arg einfach. Mhm. Das habe ich ihm auch immer wieder gesagt. Das heißt, es ist eine Frage der Zeit, dass es bei denen nochmal eskaliert und dass sie eine klare Forderung aufstellt und sagt, gar nichts mehr. Ne? Genau. Wenn sie das mitkriegen sollte, ne? Er sagt mir aber auch, er könnte sich das sehr gut mit mir vorstellen. Und er will das ein letztes Mal mit ihr versuchen und ansonsten wäre die Beziehung beendet. Nur weißt du, wenn du jetzt stark wärst, ne? Mhm. Ich meine, verständlich, dass du halt auch an dem hängst. Du bist verknallt in den, ne? Ja, ich liebe ihn. Du liebst ihn. Mhm. Wenn du stark wärst, dann wäre toll, wenn du sagen könntest, okay, mein Freund, du willst es nochmal versuchen, dann geh. Ja. Und wir beide haben jetzt erstmal nichts mehr miteinander zu tun. Genau, das habe ich vor, ihm Dienstag zu sagen. Das wäre der richtige Weg, Karin. Hm. Das wäre wirklich der richtige Weg. So läuft er wieder zweigleisig und macht es sich schön. Und er ist ein Feigling, weil er keine klare Kontur zeigt, ne? Und keine klare Linie fährt. Ja. Entweder geht er zu seiner Frau, Punkt aus, dann ist er bei seiner Frau. Hm. Oder er zieht wirklich die Konsequenz und lässt sich auf ein neues Leben ein. Und das neue Leben kann dann auch in Richtung Karin sich entwickeln. Ne? Mhm. Es muss ja nicht sofort von einem Haus ins andere ziehen, aber... So würde ich mir das auch nicht vorstellen. Da und weißt du, was ich sehr ernst nehme, ist, dass du selbst vorhin gesagt hast, vielleicht nutzt er mich auch ein bisschen aus. Vielleicht ist er auch einfach nur scharf auf diese Art von Sexualität und vielleicht interessiert er sich gar nicht wirklich für mein Herz. Obwohl er mir das immer wieder sagt. Die Worte sind geduldig. Eben. Mein Herz ist bei dir. Denn du bist die beste Beobachterin des Ganzen. Und wenn du das schon so skeptisch beurteilst, nehme ich das ganz, ganz ernst. Würde es noch höher bewerten, als wenn es irgendjemand von deinem Freundeskreis sagen würde. Ja. Also ich habe da auch eine sehr klare Linie. Und das weiß er auch. Und jedes Mal, wenn ich dabei bin, Schluss zu machen, dann liegt er mir wieder heulend in den Armen. Mhm. Und ich möge bitte warten. Er muss das erstmal alles für sich geregelt haben. Mhm. Also es ist wirklich eine sehr verzwickte Angelegenheit. Aber eine klassische Angelegenheit. Ne? Das hört man ja immer wieder, dass gerade, dass Männer dann bei ihren Ehefrauen irgendwie bleiben, sich aber die Freundin halten und zu keiner richtig Ja sagen, zu keiner richtig Nein sagen und es sich irgendwie so nett machen. Ne? Und warum kann man nicht reden? Eben. Das ist etwas, was mich wahnsinnig nervt. Mhm. Wo ich also wirklich auch mal ganz klare Sachen auf dem Tisch haben möchte. Und ich kann nur immer wieder auch euch Mädels ermutigen, zwingt die Kerle dazu, dass die ihre Schnauze aufmachen. Also ich habe schon fast überlegt, als ob ich die Frau nicht selber mal anrufe. Na, aber was soll's bringen? So oder so. Mhm. So verlieren habe ich ja gar nichts. Mhm. Weil ich habe nichts. Halbes, nichts Ganzes. Wer weiß, ich meine, solche Geschichten gab es ja auch schon oft, was dann rauskommt. Wer weiß, was der Frau erzählt und was er dir also erzählt. Und wenn ihr Frauen das untereinander austauscht, dann... Auf jeden Fall bin ich der Auffassung, Karin, wenn du das durchziehen könntest, das wäre das Allerbeste, ihm zu sagen, okay, wenn du nochmal zu deiner Frau willst, dann geh. Aber dann komm auch nicht mehr zu mir. Ja. Das glaube ich, und das musst du ihm auch glaubhaft machen. Nicht, dass er denkt, ach, die Kleine, die habe ich gleich wieder rum nach einer Woche. Die rufe ich wieder an und dann ist die mir wieder zu Diensten. Mhm. Und mit der Frau würde ich mal überlegen, ob das okay ist. Sie hat mich auch schon anonym angerufen. Mhm. Das hat er mir dann irgendwann mal gesagt. Mhm. Ja, das sind so Spielereien. Ne? Ja, das fängt dann der Telefonterror an. Ja, das ist albern. Redet erstmal mit ihm. Es geht jetzt darum, dass ihr beide eure Beziehung richtig klärt und alles andere erstmal nebensächlich. Genau. Alles Gute, liebe okay. Karin. Alles Gute. Danke, ne? Auf Wiederhören. Tschüss. Mach's gut. Juhu. Ha, noch eine Karin. Das war ich ganz verwirrt. Man muss nachschauen, ob es stimmt. Es stimmt. Karin, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Bevor ich mit meiner Geschichte anfange, würde ich gerne zu der Vorrednerin gleich mal anknüpfen. Mhm. Ich vergesse, wenn sie Interesse hat, hat sie die Nummer hinterlassen bei euch oder so? Mhm, hat sie ja. Können wir uns gerne mal austauschen. Aha. Ich bin nämlich selber körperbehindert. Mhm. Bin aber lesbisch, ich sag mal, aber an der Problematik ändert das ja nichts. Okay. Also das ist ja vollkommen egal, ob jetzt... Vollkommen egal, aber nicht die Karin anbagger. Um Gottes Willen, nein, du schon mal gar nicht. Nein. War ein Scherz, meinte ich nicht böse. Nee, auf jeden Fall, können wir machen, wir kontaktieren euch beide. Ja. Denn die Grundproblematiken, das kenne ich auch, die sind dann häufig ähnlich. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist auch, dass wir Behinderten, egal ob wir jetzt auf Frauen stehen oder auf Männer, immer wieder auch überlegen, ist es jetzt, liegt es an meiner Behinderung, sind wir nichts wert? Und häufig ist es auch so, es liegt häufig auch an der Behinderung. Ein Punkt hast du vorhin schon genannt, kann es sein, dass dieses Neue interessant ist bei dem Mann. In lesbischer Richtung würde ich eher sagen, so dass man zwar in den Kreisen akzeptiert ist, aber sobald es um eine Beziehung geht, wird es schwierig. Eng und schwierig. Ja, noch dazu, es immer noch so ist, dass in unserer Gesellschaft es leider so ist, dass wir eigentlich noch als asexuell immer noch gesehen werden eigentlich. Also deswegen unterhalte ich mich immer sehr gerne mit Behinderten hier in meiner Sendung über Sex. Haben wir schon tolle Sendungen gemacht und die Leute haben viel und offen erzählt. Und ich habe viel gelernt dabei bei diesen Sendungen, dass es eben nicht so ist. Was ist eigentlich dein Thema, Karin? Ja, ich habe das so mal als Überschrift gemacht, dass ich gesagt habe, ich bin die untypischste Lesbe, die es gibt. Warum? Weil, also ich meine, ich habe, sage ich mal, 97 mich endgültig geoutet, wobei es immer noch Personen gibt, auch in der Familie oder so, die das immer noch nicht wissen dürfen. Aber noch dazu habe ich einen kleinen Sohn von 5 Jahren. Und gut, mit den Kindern und lesbisch sein, das ist ja langsam gesellschaftlich im Kommen, dass auch Lesben Kinder haben. Wenn du dann eben noch, sag ich mal, zusätzlich körperbehindert bist, dann hast du ja alle Register gezogen, die es gibt. Also ich sag mal, man lernt mit der Zeit ziemlich gut und sicher auf verschiedenen Stühlen zu sitzen und zum Teil auch bequem. Karin, ich will jetzt mal nicht drängen, wir haben nicht mehr so super viel Zeit. Sag mal ganz konkret, welches Thema du ansprechen möchtest. Also ich möchte eigentlich, weil es sehr, sehr schwierig ist, auch mit Beziehung, würde ich gerne... irgendwie eine Gruppe aufbauen wollen, um Kontakte zu knüpfen oder so. Und am liebsten in Köln. Ich bin zwar nicht in Köln, aber will langfristig nach Köln, weil ich denke, da ist von der Lesben-Szene her mehr möglich. Hast du denn eine Freundin zurzeit? Nein. Du hast keine Freundin. Also ich habe lediglich so ein Techtelmechtel, wo ich von daher also vor längerem gehabt, wo ich von daher die Bestätigung hatte, wirklich, es ist so. Weil es ist einfach so, dass für Behinderte, es ist schwierig, überhaupt Partnerschaften zu, oder Beziehungen überhaupt einzugehen. Mhm. Jemanden zu haben, der das mit dir versucht oder sich auf dich einlässt. Also, dein Anliegen ist es, konkret gesagt, andere lesbische, behinderte Frauen zu treffen. Nee, nicht nur Behinderte. Das ist nämlich, ich hasse es, das ist nämlich genauso. Es gibt also in dem Ort, wo ich bin, oder so auch eine Behinderten-Lesben-Szene. Mhm. Und die, das geht dann schon so extrem, dass sie sagen, wir wollen nur eine Beziehung mit einer Behindertenlesbe, weil nur die kann uns verstehen. Okay, und so also das ich möchte du. Einfach beide Personengruppen zusammenbringen, ja. Weil es kann doch wohl nicht sein. Aber Moment mal, es gibt doch in den großen Städten, ich weiß es hier von Köln, zahlreiche... Ja, deswegen möchte ich nach Köln und möchte da auch was aufziehen. Da gibt es sowas auch noch nicht. Da ist es ganz extrem auch in Köln, dass die Behinderten mittlerweile sagen, wir wollen nur noch mit Behinderten und so. Diese Integration, jeder kapselt sich ab. Mhm. Wie kann ich dir jetzt helfen? Ich weiß nicht, ich hoffe, dass einfach auch Lesben oder so das gesehen haben oder so und die einfach mal Lust haben, Kontakt zu knüpfen. Aus welchem, das kann man ja nun sagen, vom Allgäu bis nach Kiel oder in welchem Raum? Ich möchte, weil ich langfristig, im Moment geht es noch nicht, weil ich noch studiere, ich möchte langfristig nach Köln und möchte hier in dieser kleinen Klitsche, wo ich jetzt noch lebe, gar nichts Größeres mehr aufziehen. Ich habe so vieles schon probiert, es ist einfach so gut wie nicht möglich. So, das ist jetzt ein bisschen vage gewesen, aber im Groben verständlich. Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt irgendwelche Anfragen haben von betroffenen Frauen oder von Frauen, die sich angesprochen gefühlt haben von dir, werden wir euch einfach mal miteinander verbinden und dann gucken wir weiter. Das heißt betroffen, aber auch einfach Leute, die offen sind, die Interessen haben. So also auch machen nicht Behinderte. Ich möchte, also Behinderte, glaube ich, werden sich dann en masse melden für den Fall, dass sie das jetzt geguckt haben. Liebe Karin, jetzt muss ich Schluss machen. Ich wünsche alles Gute und schöne Weihnachten. Dito. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. So, meine Lieben, das war's für dieses Jahr. Für dieses Jahr, für das Jahr 2000 von Domian. Ich bedanke mich bei meinem Team diese Woche bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Markus Liebetanz, Anja Schönhardt, Marc Sommer und Thorsten Pallot. Wir sind wieder da in der Nacht vom 8. Januar auf 9. Januar. Ich wünsche euch jetzt wirklich, wirklich, wirklich von ganzem Herzen sehr schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wenn es euch nicht so gut geht, dann nehmt es auch nicht zu schwer, denn die Zeit ist ja sehr sentimental und da geht einem vieles ans Herz. Ich freue mich sehr auf euch und auf ein neues Jahr mit euch. Alles Gute von Herzen. Bis dahin. Ciao.